Kapitel 6. Keine Einschränkungen. Ich erinnere mich an die Nacht im Jahr 2016 so klar, als wäre sie gestern gewesen, als der Herr mich aufweckte und mir sagte, ich habe niemals Beschränkungen auf das Leben meiner Kinder gelegt. Sie machen das selbst durch Unglauben in ihrem Herzen, das hörte sich so radikal an, dass ich sofort erwiderte, Herr, du musst mir das in der Bibel zeigen. Er hat nur geantwortet, lies Markus 9, 23, ich tat es und dort steht. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wenn die Bibel wahr ist und alles möglich ist, gibt es dann noch Einschränkungen? Entweder sind alle Dinge nicht möglich oder es gibt keine Begrenzungen mehr. Die Menschen haben kein Problem damit, zu glauben, dass Gott alle Dinge möglich sind. Wie auch immer, Jesus sagt uns hier, dass alle Dinge demjenigen möglich sind, der glaubt. Ich möchte, dass du mit mir gemeinsam von einem Leben ohne Einschränkungen träumst. Seit jener Nacht habe ich unzählige Stunden damit verbracht, Tag und Nacht über diese Wahrheit zu beten, zu meditieren und darüber nachzudenken. Wenn es nicht Gott ist, der uns Beschränkungen auferlegt, warum sollten wir dann überhaupt mit welchen leben? Diese Frage wurde zu einer verzehrenden Leidenschaft in meinem eigenen Leben, der ich nachgehen werde, bis zu dem Tag, an dem ich vor Jesus stehe. Gott hat mich offensichtlich dazu auserwählt, ein freies und uneingeschränktes Leben zu führen, warum sollte ich also mit Beschränkungen leben? Stell dir ein Leben ohne finanzielle Grenzen vor. Oh, welche Dinge könnten wir für das Reich Gottes erreichen? Meine Frau und ich haben die Entscheidung getroffen, überall in Brasilien Waisenhäuser zu bauen. Als wir diese Arbeit begannen, hatten wir im Natürlichen viele Einschränkungen. Wir hatten weder die Finanzen noch das Know-how dafür, Waisenhäuser zu bauen, wir sind keine brasilianischen Staatsbürger und hatten viele andere Umstände gegen uns. Aber weil wir uns entschieden, zu glauben, dass es für Gläubige keine Einschränkungen gibt, haben wir mit der Arbeit begonnen. In knapp über 2 Jahren, während ich dieses Buch schreibe, haben wir ungefähr 1 Million Reals investiert, indem wir 3 Häuser mit Platz für 200 Kindern gekauft haben. Glaub bitte nicht, dass wir besondere Menschen wären oder dass Gott uns eine besondere Salbung für diese Dinge gegeben hat. Wir haben einfach die Begrenzungen abgeschüttelt und uns entschieden, voranzugehen. Erlaube mir, dir die Geschichte aus Markus 9,23 zu erzählen, damit du den Zusammenhang erkennst. Jesus war mit 3 seiner 12 Jünger am Berg der Verklärung, während die anderen 9 mit den Menschen unten im Tal waren. Ein verzweifelter Mann brachte seinen dämonisierten Sohn zu den Jüngern und bat um Hilfe, aber sie waren begrenzt. Es war ihnen wegen ihres Unglaubens nicht möglich, den Dämon auszutreiben. Erinnerst du dich, was der Herr mir in jener Nacht gesagt hatte? Es ist nicht er, der uns Beschränkungen auferlegt, sondern der Unglaube unserer Herzen. Ich kenne viele liebenswerte und wunderbare Christen, deren Gebete unbeantwortet blieben, die Niederlagen erlitten und deshalb eine Theologie entwickelt haben, die der Schrift entgegensteht. Sie sagen Dinge wie, vielleicht war es nicht Gottes Wille, zu heilen oder vielleicht wollte Gott da keine Versorgung geben. In den Jahrzehnten meines Dienstes wie auch in meinem persönlichen Leben finde ich immer wieder, dass es eins der schwierigsten Dinge ist, den Unglauben im eigenen Herzen anzuerkennen. Als dieser Mann in seiner Verzweiflung zu Jesus kam, fragte er sich wohl, ob Jesus denselben Begrenzungen unterworfen war wie seine Jünger, deren eingeschränkten Umgang mit seinem Problem er gerade erlebt hatte. Schauen wir einmal Vers 22 an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen, doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Schau dir mal die gewagte Frage, die der Mann Jesus stellt. Er bittet Jesus nicht einfach, seinen Sohn zu heilen, sondern er stellt die Autorität und Macht Jesu in Frage. Er sagt, wenn du etwas kannst, das bedeutet, dass er sich nicht sicher war, ob Jesus die Kontrolle über diese Situation haben würde. Ich stelle mir vor, dass ich, wäre ich Jesus gewesen, geantwortet hätte, was meinst du mit, wenn? Weißt du nicht, wer ich bin? Verstehst du nicht, dass ich der Sohn Gottes bin und es bei Gott keine Begrenzungen gibt? Ich hätte dem Mann wahrscheinlich eine Lektion darüber erteilt, wer ich sei und was ich tun könnte. Das Interessante ist, dass Jesus auf die Aussage wenn du kannst, mit einer Gegenaussage reagierte wenn du kannst, der Mann sagte wenn du etwas kannst und Jesus antwortete, wenn du glauben kannst, es ist eine Missachtung der Schrift, das Fehlen von Wundern, Sieg, Versorgung und Ergiebigkeit in der Kategorie von vielleicht war es nicht Gottes Wille, abzulegen. Oh, wenn unsere Herzen nur glauben könnten, dass die Einschränkungen nicht von Gott, sondern von uns selbst kommen. Petrus ist auf dem Wasser gegangen, warum sollten wir nicht dazu fähig sein? Ich möchte euch in diesem Kapitel mit Geschichten von Menschen ermutigen, die Einschränkungen zurückwiesen. Ich hörte von einem indonesischen Missionar, der ging einen entlegenen Stamm zu evangelisieren. Als er zu predigen begann, waren die Leute seinem Gott gegenüber sehr feindselig eingestellt und versuchten, ihn zu packen, um ihn zu töten. Er rannte, so schnell er konnte, aber es gab keinen Ausweg, weil es vor ihm einen See gab. Er lief einfach auf dem Wasser weiter, bis er am anderen Seeufer ankam. Als die Stammesmänner dies sahen, gaben sie ihr Leben Christus und das ganze Dorf wurde errettet. In den 80er Jahren sandte Gott mich in ein kommunistisches Land, um verfolgten Christen zu helfen. Ich bin dort unzählige Male hingereist und habe außergewöhnliche Wunder erlebt. Einer meiner Glaubensbrüder erhielt von Gott den Auftrag, eine verfolgte Familie in seinem Auto aus dem Land rauszubringen. Du musst verstehen, dass etwas derartiges in jenem Land zu dieser Zeit absolut unmöglich war. Jede Grenze war dicht und von Männern mit Maschinenpistolen bewacht. Keinem Staatsbürger eines kommunistischen Landes war es erlaubt, auszureisen. Manchmal versuchten Menschen in ihrer Verzweiflung, nachts über die Grenzen zu laufen und wurden sofort erschossen. Dieser mein Bruder jedoch glaubte an ein Leben ohne Einschränkungen, setzte diese Menschen in sein Auto und machte sich auf in Richtung Grenze. Als sie ankamen, machte Gott alle unsichtbar und sie überquerten die Grenze ohne Probleme. Wenn ich auf mein eigenes Leben zurückschaue, kann ich ganz klar sehen, dass ich dort, wo ich in kühnem, kindlichem Glauben ging, die Grenzen des natürlichen menschlichen Daseins überwand. Es war in den späten 80er Jahren, als ich in meiner Heimatstadt in Österreich mit einer Gruppe von Mitchristen evangelisierte. Ein junges Paar saß auf dem Boden, völlig im Drogentaumel. Der Mann war seit 10 Jahren heroinabhängig und seine Freundin nahm täglich einige Dutzend Beruhigungstabletten. Als ich sie sah, gab es nichts, das irgendjemand hätte tun können, weil sie unansprechbar waren. Ich habe ihnen meine Hände auf den Kopf gelegt und den Herrn gebeten, sie für eine Minute auszunüchtern, damit ich ihnen seine Liebe mitteilen könne. Sofort saßen sie auf, schauten mich an und fragten, wer ich sei. Ich sagte es ihnen, und auch, dass Gott sie zutiefst liebe, so wie ich auch. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, sie zogen bei uns ein, wurden übernatürlich von Drogen geheilt, wurden errettet, heirateten und hatten 3 Kinder. Ich hörte die Geschichte eines Pastors in Kuala Lumpur. Ein Mann, den ich persönlich traf, kennt diesen Pastor. Er kennt die Geschichte aus erster Hand. Die Gemeinde jenes Pastors war klein und traf sich in einem gemieteten Haus. Sie hatten nur ungefähr 20 Mitglieder. Gott sagte zu ihm, glaube mir für ein Kirchengebäude. Der Pastor entschloss sich, Gott für ein Gebäude zu vertrauen, das auf der anderen Straßenseite zum Verkauf stand. Er wollte es kaufen. Er sagte seiner Gemeinde, dass sie 75.000 Ringgit brauchen würden, also ca. 60.000 Riel, zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Buches, um den Vertrag unterschreiben zu können. Die Opfer jener Gemeinde waren sehr gering, da das Durchschnittseinkommen der Gemeindeglieder niedrig war. Wie auch immer, der Pastor wies diese Einschränkungen zurück und glaubte einfach. Am folgenden Sonntag, dem Tag bevor er den Vertrag unterzeichnen und das Geld zahlen sollte, sagte er der Versammlung während des Opfereinlegens, Gott lügt nicht. Dieses Gebäude gehört uns und heute wird es genug Geld im Opferkorb geben, um das zu bewerkstelligen. Als der Opferkorb durch die kleine Gemeinde wanderte, beobachtete der Pastor mit seinen natürlichen Augen und sah, dass sehr wenig Geld hineingelegt wurde. Dennoch sagte er, bringt mir den Opferkorb. Ich werde das Geld jetzt sofort zählen. Und als sie ihre Hände in den Korb steckten, um das Geld herauszuziehen, wurde es einfach vermehrt. Jedes Mal, wenn er seine Hand herauszog, war noch immer Geld im Korb. Schließlich zählte er 78.000 Ringgit. Der Pastor war überrascht, dass nun 78.000 Ringgit im Korb waren, obwohl sie nur 75.000 brauchten. Als er am nächsten Tag ging, um die rechtlichen Papiere zu unterschreiben, fand er heraus, dass er noch 3.000 Ringgit extra für die Verwaltungsgebühren bezahlen musste. Eines Tages fuhr ich in meinem Auto mit einem Bruder neben mir. Plötzlich kam ein Auto auf unserer Spur entgegen, das gerade überholt hatte. Es gab keine Möglichkeit, einem Unfall auszuweichen, da wir beide schnell fuhren und es weder rechts noch links eine Ausweiche gab. Während ich einfach Jesus rief, wurde mein Auto auf die andere Seite jenes Autos versetzt. Der Bruder neben mir sagte schockiert, was ist gerade passiert, drehte sich um und sah, dass das Auto nun hinter uns war. Unseren Sinn erneuern. In Römer 12,2 wird uns deutlich gesagt, dass unser Sinn erneuert werden muss. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch, in eurem Wesen, verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Obwohl ich überzeugt davon bin, dass unsere Gedanken entscheidend sind, glaube ich doch, dass dieser Vers noch eine tiefere Bedeutung hat. Er trägt uns auf, nicht dieser Welt angepasst zu sein, sondern durch die Erneuerung unseres Sinnes verwandelt zu werden. Der Kontrast zwischen den Wegen der Welt und Gottes Wegen ist eindeutig. Es geht nicht nur darum, was wir denken, sondern auch, wie wir denken, ist wichtig. Wir dürfen uns Angelegenheiten nicht so nähern, wie die Welt darüber denkt. Die Welt denkt im Natürlichen. Wir müssen übernatürlich denken. Wenn wir nicht lernen, unseren Sinn zu erneuern, werden wir uns selbst Einschränkungen auferlegen. Unglaube hassen. Kannst du dich an den Anfang dieses Kapitels erinnern, an dem ich erzählte, wie Gott sagte, dass wir durch Unglauben in unserem Herzen uns selbst Grenzen setzen? Unglaube ist unser größter Feind, nicht der Teufel, so wie viele Christen glauben. Die Schrift warnt uns eindringlich gegen ein ungläubiges Herz in Hebräer 3,12. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ich verstehe nicht, warum Menschen dem Teufel als unserem Feind so viel Aufmerksamkeit widmen, wo er doch bereits am Kreuz besiegt wurde. In Epheser 6,16 wird uns gesagt. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ich möchte, dass du bemerkst, dass die Worte vor allem bedeuten, dass sie wichtiger als alles andere im Zusammenhang mit geistlicher Kriegsführung sind. Paulus erwähnt die verschiedenen Teile der Waffenrüstung des Christen und sagt dann, dass das eine, das wir über alle anderen Dinge stellen sollen, der Schild des Glaubens ist. Durch Glauben verweisen wir den Feind in sein begrenztes Gebiet, während wir lernen können, ein Leben ohne Begrenzungen zu leben. Es ist viel besser, zu erkennen und zuzugeben, dass wir nicht wirklich im Glauben leben, als zu versuchen, uns selbst und andere davon zu überzeugen, dass wir glauben. Leute sagten mir oft, dass sie glauben, aber ihre Taten zeigten alles, außer Glauben. Wenn du wirklich glaubst, wirst du in Gottes Ruhe einkehren und deine Umstände bewegen oder erschüttern dich nicht. Glaube wird nicht dadurch gezeigt, wie sehr du behauptest zu glauben, sondern durch deine Handlungen in Zeiten der Krise. Lass uns doch ehrlich darüber sein und lernen, unsere Herzen zu verändern, um zu wirklichem Glauben zu kommen. Ich werde darüber in einem späteren Kapitel reden. Es ist die Erfahrung so vieler Christen, dass wir Gott im Gebet um bestimmte Dinge bitten und dann unermüdlich umherlaufen, um Lösungen für unsere Probleme zu finden. Ich habe mein Leben genauso gelebt. Wenn ich Freunden, die so leben, zu helfen versuche, dann verteidigen sie gewöhnlich ihr Tun anstatt willig lernen zu wollen. Sie sagen sowas wie, ich kann nicht einfach nichts tun und erwarten, dass Gott alles tut. Ich muss auch was tun, um sicherzugehen, dass Dinge erledigt werden. Ich verstehe Ihren Standpunkt, aber dennoch stimme ich dem nicht zu. Ist es nicht ein Zeichen von eingeschränktem Glauben, oder soll ich sagen Unglauben, dass wir es Gott nicht zutrauen, sich um unsere Angelegenheiten zu kümmern? Ich habe das vor mehr als 20 Jahren gelernt, als wir nach Wien zogen und eine Wohnung finden mussten, was eine Herausforderung darstellte. Vienna ist eine große und teure Stadt und wir zogen von einer Kleinstadt dorthin. Der Herr hat mich durch die Schrift einfach daran erinnert, dass ich ihm für die richtige Wohnung vertrauen solle. Andere, die mit uns siedelten, rannten unermüdlich herum und taten alles, um eine Bleibe für sich und ihre Familien zu finden. Sie fuhren die 5 Stunden Wien-Retour einige Male, um sich Wohnungen anzuschauen, die sich am Ende doch nicht als das Richtige herausstellten. Ich weigerte mich, irgendetwas zu tun, obwohl die anderen meine Einfältigkeit belächelten. Eines Tages, nahe dem Übersiedlungsdatum und noch immer ohne Wohnung, ging ich in den Einkaufsladen meiner Stadt und der Heilige Geist leitete mich an, ein nationales Anzeigenmagazin mitzunehmen. Ich gehorchte, und als er mich auf eine bestimmte Seite führte und eine Wohnung hervorhob, rief ich an und bekam sie sofort. Unzählige solcher Geschichten machen mein Leben aus. Kein Stress, kein Umherlaufen, kein Versuch, Probleme zu lösen, einfach in seiner Güte zu ruhen und mein Leben durch Anwenden des Glaubens zu führen.